Abschnitt 52 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Streik. Ihr Brüder, hüftenmagre, tierhaft nackte, von Eisen überkühlte Dreher. Schar. Einmal in euch wird heilige Freundschaft wahr, und sammelt das Zerplackte, wüst Zerhackte. Doch euer Schreiten will erst täglich Brot, das Schurzfell über die erkannte Blöße. Es baut sich wilder wachsend auf zur Größe und ahnt den riesenhaften Gegner tot. Es ahnt ihn erst im Krüppeltanz der Narben, bis plötzlich Auffahrt weißer Säbel euch zerstreut. Es färben rot sich alle lauen Farben, was lange Qualverlängerer war, bereut. Märtyrer ihr des Schweißes, der noch brände, welch ein Gefühl endlich für unsere Hände. Ende von Streik.